Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt. 5. Auleben, den 18. Januar 1793. Ganz unerwartet, teuerster Freund, schreibt mir Caroline, daß Sie einen Verleger für meine Schrift haben und ein deutlicher geschriebenes Manuskript wünschen, um es ihm zu schicken. Sie werden aus meinem letzten Briefe ersehen haben, daß ich jetzt vielmehr einen Aufschub des Drucks wünschte und, als ich neulich die Abhandlung noch einmal durchging, fand ich in der Tat nicht bloß viele Stellen, die einer Änderung, sondern auch einige, die einer gänzlichen Umarbeitung bedürfen. Sie selbst, lieber Freund, waren zuerst dieser Meinung und werden darum um so mehr mit mir darüber übereinstimmen. Je mehr mich auch die vorgetragenen Ideen interessieren und je günstiger ich sogar von meiner Arbeit urteile, um so weniger könnte ich mir die Nachlässigkeit verzeihen, ihr nicht diese letzte Sorgfalt gewidmet zu haben. Für jetzt aber und die nächsten Monate habe ich nicht allein ganz heterogene Beschäftigungen, sondern es fehlt mir auch teils an Stimmung, teils sogar an einigen Büchern, um an diese Revision zu gehen. Über einiges möchte ich sogar durch Gespräch meine Ideen erst klarer machen können. Alles dies hat mich nun zu dem festen Entschluss gebracht, die Herausgabe, wenn es noch möglich ist, aufzuschieben, und zwar auf unbestimmte Zeit, da, wie lang oder kurz eine bestimmte sein möchte, alles Gebundensein in dergleichen Dingen so unangenehm ist. Ich kann aus der guten Caroline Brief nicht sehen, inwiefern sie, mein Teurer, schon sichere Abrede getroffen haben. Haben sie aber mit dem Buchhändler noch nicht abgeschlossen und können sie noch zurückgehen, so bitte ich sie, ihm zu schreiben, daß der Entschluss über die Zeit der Herausgabe der Schrift geändert sei, daß also jetzt keine weitere sichere Abrede genommen werden könne, daß ich aber, wenn ich mit den noch vorzunehmenden Änderungen fertig wäre, mich an ihn abermals wenden und bei ihm anfragen würde. Wahrscheinlich würde er doch bei einer zweiten Anfrage gleich geneigt sein, und wäre er es nicht, so ist vielleicht dann Göschen frei, oder ich finde einen andern. Haben Sie aber schon mit ihm abgeschlossen und wäre es nicht zu ändern, welches mir freilich sehr unlieb wäre, so müsste ich Sie doch bitten, mit ihm die Abrede zu treffen, daß das Buch erst Ostern 1794 oder frühestens Michaelis dieses Jahres erschiene. Dies wäre mein kürzester Termin, und er gewänne ja auch durch die auf seinen Verlagsartikel gewandte Zeit. Indes wäre mir das Erste bei weitem immer das Liebste. Das deutlicher geschriebene Manuskript, lieber, habe ich gerade verliehen. Indes ist es ja auch nun nach meinem jetzigen Entschluss nicht nötig, denn zum Druck wäre es ja auch viel zu früh, und sollte er es nur sehen, um sich erst fest zu entschließen, so können Sie ja noch zurückgehen und tun es nun ja auf alle Fälle. Auch kann es sein, dass nach der der Umarbeitung nicht einmal die Bogenzahl gleich bleibt. Werden Sie mir nicht böse, teurer Freund, über die vielen Bemühungen, die meine Angelegenheit Ihnen verursacht. Schon oft hat es mir leid getan, Sie überhaupt damit beschwert zu haben, und gewiß hätte ich es nicht getan, wenn ich geglaubt hätte, es koste Ihnen mehr als eine flüchtige Erwähnung in einem Briefe an Göschen. Leben Sie innigst wohl, mein teurer, unvergesslicher Freund. Wie unendlich oft sehnen wir uns zu Ihnen hin. Ewig Ihr H. Sie haben wohl die Güte, lieber Freund, mir, sobald Sie können, nur mit 3 Worten den endlichen Ausgang der Sache zu melden und mir dann das Manuskript zurückzuschicken.